Ihr den Sunday Service, das gerade eben waren Oracles, eine Band aus Berlin, die gerade eben mit Stanford Tourist eine EP veröffentlicht. Dafür gibt es Musik zwischen Indie, ein bisschen Soul, ein bisschen Disco und ein bisschen Harmoniegesang. Ganz schick gemacht das Ganze, 6 Tracks im Ganzen und Melt Tonight, der Song, den wir gerade hörten von Oracles. Ich habe noch Musik für euch in der letzten Stunde von Chuck Prophet. Interpol sind dabei, dann Mark Olson, die Alalas, Jeff Tweedy und hier kommen Generationals. Generationals hörten wir mit ihrem Track Gold, Silver, Diamond. Das sind, Generationals sind Ted Joyner und Grant Widmer. Die kennen sich noch aus der Highschool und haben irgendwann angefangen, diese Band zu gründen. Und ihr Album Alex wurde produziert von, wer ist denn noch gleich? Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Es ist doch ganz, ganz furchtbar. Jonathan Swift, glaube ich. Das ist doch jemand anders gewesen. Ich komme gleich drauf, erzähle ich euch dann nochmal. Auf jeden Fall. Swift heißt er, genau. Aber ich glaube nicht mit Jonathan mit Vornamen. Egal. Diese Platte hier hat schöne, feine Beats, die auch aus der Hip-Hop-Ecke kommen könnten, mit ein bisschen Lounge-Sounds dabei und so ein bisschen Indie-Kram und ich finde die Platte echt gar nicht schlecht gemacht. Erschien bei Polyvinyl, einem Plattenlabel aus den USA, welches hier und da mal gute Platten rausbringt, aber manchmal ein bisschen daneben liegt. In diesem Fall eine, auf jeden Fall, die man auf die Haben-Seite verbuchen kann. Übrigens Richard Swift heißt er. Hat auch mal Bands wie Foxygen produziert und auch tolle eigene Soloplatten gemacht. Den meinte ich doch. Und wie gesagt, hier auch als Produzent von Generational sicherlich für die Produktion ganz maßgeblich mit entscheidend gewesen. Und jetzt geht's weiter hier mit Interpol und ihrem Track All the Rage Back Home. She swore love is never. All the Rage Back Home. Interpol präsentiert sich auf ihrem neuesten Album El Pintor. Fast so frisch wie damals, als ihr Debütalbum erschien. Das ist immerhin schon 12 Jahre her. Turn on the Bright Lights hieß damals. Hat eine ziemliche Welle ausgelöst und die Band ganz nach oben gespült. Ich fand die schon damals nicht großartig. Haben auch ziemlich wie Chameleons und diversen anderen Bands geklungen, die solchen ähnlichen Sound schon 10, 15 Jahre vorher gemacht haben. Trotzdem waren sie durchaus sympathisch. Dann gab es viele Platten, die nicht mehr so spannend waren. Die letzte dann auch mit dem Ausstieg des Bassisten begleitet. Carlos Dengler, immerhin einer der Gründungsmitglieder. Und da gab es eine 3-jährige Pause. Jetzt ist Mr. Banks, Paul Banks, zurück mit seiner Band aus New York, mit Interpol und diesem wirklich frischen neuen Album. Auch hier kann mich nicht richtig für begeistern, aber ich glaube, dass die alten Fans wieder auf jeden Fall mit der Band sich versöhnen können. Und auch davon hier nochmal ein Track, My Desire von Interpol. We can. Das waren Interpol mit ihrem Track My Desire. El Pinto ist das neueste Album der Band um Paul Banks. Klingt wie, ja, wie damals vor 12 Jahren, und ansonsten auch die Songs alle ziemlich gleich, in der gleichen Machart. Da gibt es keine Überraschung, keine Ecken und Kanten, und mehr sage ich gar nicht mehr dazu. Der nächste Künstler ist so ein ganz alter Hase. Chuck Prophet hat vor allen Dingen in den 80ern mit Green on Red und diversen Mitstreitern tolle Musik gemacht, ein bisschen diesen Wüsten-Rock-Sound mitgeprägt. Da hat er Solo viel gemacht, halt als Songwriter bei vielen anderen Produktionen mitgemischt. Vor allen Dingen in Tennessee war er dabei als Songwriter bei vielen bekannten Größen. Und veröffentlicht diese Woche sein neuestes Album Night Surfer, betitelt. Davon hören wir den Track Lonely Desolation, Chuck Prophet. She was running with the shotgun. I could hear the siren. I couldn't move, I couldn't even catch my breath. She was hiding in the patterns of a mother's apron. When I left that girl, she was just a little thing. Desolation, das war Chuck Prophet, ehemals Mitglied, wie gesagt, bei Green on Red, seit Jahren solo aktiv, und mit Night Surfer erscheint diese Woche sein neuestes Album. Mark Olson, auch ähnlicher Jahrgang, ein Tick älter als Chuck Prophet, ein, zwei Jahre vielleicht, beide so Anfang 50. Mark Olson hat auch mal bei einer Band mitgemacht, den Jayhawks, die gibt es immer noch, aber er ist schon seit langem ausgestiegen, hatten so ihre Großphase auch in den, ich sag mal so, 90er Jahre, als Amerikaner-Sound bekannter und größer wurde. Mark Olson macht auch schon seit Jahren Solo-Musik und hat eine Platte rausgebracht, Goodbye Lizelle, aufgenommen mit seiner Lebensgefährtin, der norwegischen Sängerin Igun Ringvold, die auch unter dem Namen Sailorine Platten Solo rausbringt und die beiden hier zusammen unterwegs jetzt. Platte gefällt mir ganz gut, besser als was Chuck Prophet macht, muss ich ehrlich sagen. Hier kommt der Track Heaven's Shelter von Mark Olson. Everybody knows how to fly. Everybody knows how to fly. Open skies, heaven's shelter. Heaven's shelter. We can say the words just right. Schöner Song mit so ein bisschen 60s-Anleihen, was den Harmoniegesang betrifft hier. Heaven's Shelter, das war Mark Olson hier im Duett mit seiner, nicht Frau, aber Ehepartnerin, nicht Ehepartnerin, Lebenspartnerin, so muss es heißen. Und ja, das Ganze vom Album Goodbye Lizelle. Schöne Songs, die gar nicht so klingen wie das, was man von den Jayhawks kennt. Die waren schon kratziger. Mark Olson hier auf jeden Fall etwas sanftmütiger geworden. Jeff Tweedy kennt ihr auch alle, auch so ein alter Recke, ein Tick jünger als die anderen eben beiden gehörten. Jeff Tweedy ist der Kopf-Gitarrist, Singer-Songwriter von der Band Wilco. Die gibt es seit Mitte der 90er, machen auch so Amerikaner-Musik mit ein bisschen mehr Drive, ein bisschen mehr Indie-Touch vielleicht. Und jetzt hat Jeff Tweedy eine Soloplatte veröffentlicht, ein Doppelalbum, einfach nur Tweedy betitelt. Da macht er echt alleine Musik drauf, sondern wird unterstützt von seinem Sohn Spencer Tweedy. Und der spielt Schlagzeug. Ansonsten ansonsten kommt alles andere vom Vater, also Songwriting, Bass, Gitarre, Keyboards, Gesang natürlich auch. Also eigentlich schon eine Solo-Platte mit dem Sonoman als Unterstützung dabei, aber auch diverse andere Leute, die im Studio mal kurz mit angefasst haben. Das ist ja so fast gang und gäbe bei solchen bekannten Musikern in den USA. Und ja, hier kommt Tweedy mit dem Track. Na, wie hast du da gleich? Wait for Love passt ja hier, ne? Zwischen Sohn und Vater. Zwischen Sohn und Vater, so eine Geschichte hier. Also Jeff Tweedy für euch. Honey, I'm worried the fire's cold and tired. Souls have lost their way. Stay home and find the sound. Das war doch eine richtig böse Falle gerade. Wait for Love, Tweedy. Ich habe da doch den Track 10 Sekunden zu früh zu Ende gesehen. Tweedy in diesem Fall, Jeff Tweedy von Wilco zusammen mit Spencer Tweedy, seinen 18-jährigen Sohn am Schlagzeug. Das Ganze als Doppelalbum mit 20 Tracks drauf und Titel des Ganzen heißt 2K Ray. Das erste Mal, dass die beiden zusammen Musik machen, zumindest soweit ich das hier überblicken kann. Letzte Wilco-Album auch schon 3 Jahre her, The Whole Love betitelt. Da ist sicherlich auch demnächst irgendwann wieder was Neues, die nächsten 1-2 Jahre. Und ja, für alle Wilco-Fans ist dieses Tweedy-Album auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Ein weiterer Track kommt hier mit Low Key. Den Sunday Service und was fehlt an der heutigen Sendung? Na klar, unser Album der Woche. Das kommt heute von einer Band aus Kalifornien. AV Buffalo heißen sie. Das ist der Kopf der Band. Avigdor heißt er eigentlich mit Vornamen, aber dann Zana Eisenberg mit Nachnamen, nicht Buffalo. Und die Band gibt es schon seit einigen Jahren, haben 2010, also vor 4 Jahren, ihr Debütalbum veröffentlicht. Habe ich damals überhaupt nichts von mitbekommen. Und jetzt gibt's das neueste Werk, At Best Cold, betitelt. Davon war gerade ihr Track So What zu hören. Und die machen eigentlich wirklich ganz schön, ganz zauberhaften Indie-Pop, ohne viel Ecken und Kanten, aber mit schönen Melodien dabei. Und das in relativ guter Qualität auf diesem Album. Das heißt, nicht nur 1-2 Songs dabei, sondern schon fast die ganze Platte mit einer relativ guten Hörbarkeit. Auch dieser Track gehört dazu. Can't Be Too Responsible. Can't be too responsible. What's voices limit me to my bed, shaking off the dust. Das waren AV Buffalo mit ihrem Track Can't Be Too Responsible von ihrem Album At Best Cuckold. Und das ist hier Album der Woche beim Sunday Service. Der Kopf dieser Band ist gerade mal Mitte 20. Als das Debütalbum rauskam, war er gerade mal 20 Jahre jung. Und ja, dafür klingt er schon ziemlich reif. Ich frage mich, was er 4 Jahre dazwischen gemacht hat. Wahrscheinlich nur Party und sein Popstar-Leben zelebriert in Long Beach, Kalifornien. Na, ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Die Musik hier drauf klingt so ein bisschen wie so ein Pop-Ansatz, den man von Bands kennt wie den Chins oder auch Beach Road Sparks. Aber auch mit so Indie, frühen Indie von Bill to Spill vielleicht. Die man als erstes als Einflüsse nennen könnte, die mir so einfallen. Schöne Platte, relativ ruhig, relativ unspannend eigentlich, wenn man die hört, keine Hits drauf, aber im Großen und Ganzen von A bis Z gut gemacht. Das Ganze ist auch hier Album der Woche und noch ein Track von dieser Band AV Buffalo, der heißt Found Blind. It's true. And I Blind. Das war ein Track von A.V. Buffalo von ihrem Album At Best Cook Cold. Und das ist Album der Woche hier beim Sunday Service. Jetzt auch mir auf der Homepage, wie gewohnt, unter sundayservice.de. Wir bleiben im sonnigen Kalifornien. Aus Los Angeles kommen die Alalas. Auch die veröffentlichen diese Woche ihr zweites Album, genauso wie A.V. Buffalo gerade eben. Das heißt Worship the Sun. Sehr viel 60s-lastiger, aber trotzdem natürlich für die Indie Kids unter euch sehr zu empfehlen. Hier kommt ihr Track Had It All. So don't know how it feels to love you. You don't know how it feels to love you. Don't know how it feels to love you. You don't know how it feels to love. Das waren Junes, zwei Herren, einmal Daniel Hauser und dann Marc Frischknecht, die aus der Schweiz kommen und die eine Platte veröffentlicht haben. Last Night Castellanos heißt diese. Davon war ihr Track Dreamer zu hören. Ja, Indie-Pop mit ganz viel Synthie-Beats dabei. Das war der Sunday Service für heute. Los ging es ja ganz am Anfang mit der Sendung mit Semi-Mobile Disco. Den Rauschmeißer machen Simian Ghost. Die haben nichts miteinander zu tun. Simian Ghost kommen aus Schweden und haben mit The Veil vor kurzem ihre dritte Platte veröffentlicht. Da ist ein Track drauf, der heißt Echoes of Songs und der ist gewidmet mit Trish Keenan, der verstorbenen Sängerin von Broadcast. Toller Track und für mich hier der Rauschmeißer. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns wieder nächste Woche, wenn ihr wollt. Maybe we are echoes of songs and I think